dem System für telemedizinische Betreuung in Korea wurde der Preis für Wissenschaft und Technik 16. Februar der höchste Preis für Wissenschaft und Technik des Landes verliehen. Seit dem Jahr 1999-2010 wurde in Korea ein landesweites System für telemedizinische Betreuung eingeführt. Dadurch wird die Qualität der medizinischen Betreuung entscheidend verbessert, viele neue Operationsmethoden entwickelt, eine Wende bei der Verbesserung der Qualifikation der Ärzte eingeleitet und die Fortschritte des sozialistischen Gesundheitssystems und die Lebenskraft der allgemeinen kostenlosen medizinischen Betreuung nachhaltiger demonstriert.